zu Letters from the Future, dem Podcast des Österreichischen Weltraumforums. Professor Dr. Walter Künecker war als Ingenieur und als Orthopäde maßgeblich am Apollo-Programm beteiligt. Der Sohn eines Grazer Schwimmmeisters studierte Maschinenbau und war nach dem Krieg als Flugzeugingenieur und als Pilot in Großbritannien tätig. Über Umwege über Kanada verschlug es ihn zur Vorfeldorganisation der NASA, der NACA. Dort bereiteten sich die Amerikaner bereits auf ihre große Mondlandemission vor. Dr. Walter Künecker war dort als Experte tätig und brachte den Astronauten dabei das Gehen und Springen auf dem Mond bei. In dieser Episode erzählt er seinen Werdegang von einem jungen Österreicher bis hin zu einem anerkannten Experten der NASA. Ja, ich bin in Graz geboren, ganz eine lange Zeit vorher schon, natürlich, und mein Vater war ein berühmter Grazer, der war der erste staatlich geprüfte Schwimmmeister von Österreich. Und er war sehr bekannt unter dem Namen Murl, alle haben ihn gekannt. Und ich war da immer da, das ist der Bull von Murl. Und da habe ich mir gedacht, wie ich größer geworden bin, diese Stadt ist zu klein für zwei. Und so habe ich, das ist jetzt natürlich spaßhalber gesagt, aber ich habe viel von meinen Eltern gelernt, von den Großeltern. Wir haben eine typische österreichische Vergangenheit. Urgroßmutter Italienerin, Großvater einer Ungar und so weiter. So steckt einiges in mir und vielleicht ist das die Erklärung, warum ich manches Mal so Sachen mache und Menschen überrasche mit meiner emotionellen Erwiderung zu verschiedenen Sachen, die im Leben halt passieren. Ich reagiere halt nicht so, wie man es erwartet, wie es im Buch stehen sollte. No? Aber das Interessante ist, wir alle haben Erinnerungen an das Leben, wenn wir aufwachsen. Unsere ersten Eindrücke, natürlich die Sachen, wenn man in der Küche von der Mutter herumläuft, hinaufgreift und sich die Finger verbrennt an der Platten, dann weiß man das und das ist Erfahrung. Und da geht man das nächste Mal, macht man das nicht. Ne? Und dann war es mich aber interessiert, warum habe ich meine Finger verbrennt? Und dann habe ich gesehen, dass da ein Schalter ist. Und das war da. Und so, also, ich wollte immer wissen, warum. Und das ist eine ganz lustige Begebenheit, die man mir vielleicht jetzt für übel nimmt, weil ich das so erzähle. Aber mein Vater, im Schwimmbad in Bad Sassonnet in Graz, er wurde Ehrenbürger sogar und hat eine Auszeichnung von der Stadt. Und da war ich natürlich in meinen jungen Jahren, ich war so 5 Jahre alt, bin ich immer im Schwimmbad umher. Und da war es ein Planschbecken, dann war ein Bad oben, war ein Sonnenbad für Männer, ein Sonnenbad für Raucher, ein Sonnenbad für nackte Frauen und Männer, also geteilt. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt komisch. Da gibt es Menschen, die haben oben was und unten nichts. Und da gibt es andere Menschen, die haben unten was und oben nichts. Und da haben wir gedacht, das ist aber jetzt interessant. Und da habe ich halt bei mir geschaut, habe ich gesagt, ich gehöre zu diesen Menschen, die unten was haben. Ne? Und dann natürlich, das hat sich in mir eingebürgert. Und wie ich dann zu Hause war in der Keplerstraße, da war die Liesel Rink, das war die Tochter von in Graz damals vom großen Friseursalon. Und wir haben gespielt unten im Hof, es war Sommer, und sie hat nur eine Hose angehabt. Und da sind wir die Stiegen hinaufgegangen, habe ich gesagt, Liesel, zieh die Hose ab, ich möchte sehen, zu welcher Menschenklasse du gehörst. Und mit dieser Bemerkung natürlich hat sich die ganze Nachbarschaft aufgeregt. Der 5-jährige Künecker ist ein Monster. Aber ich muss ehrlich gestehen, es hat mich fasziniert, weil ich möchte immer gerne sehen, was bei den Sachen dahinter steckt. Warum man sie macht. Zwischen den Zeilen lesen, wenn ich was lese. Und wenn ich in der Früh aufstehe, ist ein wunderschöner Tag wie gerade jetzt. Da draußen sind Birkenbäume. Ist so ähnlich wie in Russland hat es unheimlich viele Birken. Wenn ich vom Cheremetyevo eine fahrt in die Stadt, das ist ein Birkenbaum nach dem anderen. Das ist wunderschön. Also ich genieße die Natur 2 Monate in meinem Leben, wie ich jung war, in den Ferien, habe ich einen Bauernhof verbracht, habe die Tiere kennengelernt. Und das ist ganz interessant, denn es hat 4 Beine, 2 Beine. Aber irgendwie, wenn man die richtig anschaut, studiert, kann man ein Gefühl, einen Kontakt aufnehmen zu der Tierwelt. Und das ist so schön, weil wir alle leben jetzt hier auf der Erde. Auch unser Freund, der mich jetzt gerade interviewt, gibt, und lächelt und schmunzelt. Es ist so schön. Und in Graz habe ich Maschinenbauingenieur gemacht, auf der Bulme damals noch. Da hat man noch den Ingenieur bekommen. Und das war in Graz-Göstingen. Und da waren auch, ich wurde irgendwie formuliert. Wenn wir alle gehen ja in die Schule, wir wollen was lernen und die geben uns etwas auf den Weg ins Leben. Und da weiß ich noch, wir haben da im 5. Semester haben wir den Professor CRISPR gehabt. Das heißt, der hat geheißen, der eiserne Besen. Weil der hat mindestens 30% von uns hinausgeschmissen. Und wenn man dann über diese Hürde gegangen ist, dann war es viel leichter. Und ich habe da am Reißbrett gestanden und das hat wieder war etwas, was mir im Leben sehr geholfen hat. Ich stehe am Reißbrett und meine Aufgabe war, einen Zylinderkopf zu konstruieren, für die Abschlussarbeit. Und ich stehe halt da, ich habe meine Berechnungen gemacht von einem 1,8 PS Motor und ich wollte den Zylinderkopf zeigen mit den Ventilen und da habe ich mir gedacht, so, ich war Segelflieger, wenn ich jetzt so war, beim Ventil, da habe ich das halt so konstruiert, dass wenn der Kolben nach unten geht, dass es schneller einsaugt und dann Wirbel gibt und das dann eben eine bessere Zündung gibt. Und Ausnutzungsgrad von Benzinteilchen zur Luft. Naja, aber ich stehe dort am Reißbrett und der CRISPR kommt vorbei. Sagt der Königer, ich komme jetzt schon 20 Minuten vorbei, mit schon bald eine halbe Stunde, und ich sehe immer noch nichts auf dem Reißbrett. Und er sagt, ja, da habe ich gesagt, ja, wissen Sie, Herr Professor, sehen Sie da am Tisch, das sind meine Berechnungen, ich will das perfekt machen. Und da sagt der CRISPR zu mir, ja, du musst dir was hinlegen, du kannst es ja nicht beurteilen. Mach einmal, und wenn es falsch ist, wirst du es gleich wissen, dann machst du es besser. Aber wenn du nie anfängst, kommst du nie hin, hat er gesagt. Und so, das hat mich im Leben begleitet. Meine Urgroßmutter von Italien, mein Urgroßvater war bei der österreichischen Marine in Triest. Dort hat er sie kennengelernt, auf einem großen Schlachtschiff mit drei Kamine, oder was, Schornsteine, so heißt das. Und die hat immer gesagt, probieren geht über studieren. Das war meine Nonna. Die hat nicht einmal Walter schreiben können, hat es mit V geschrieben, aber sie hat mir eine Lebensweisheit auch wiedergegeben. Dann war der CRISPR und da ist ein drittes Mal ist was passiert, wie ich dann in Amerika war. Auf diese Weise, wie dann meine Arbeit mit der NASA anfangen. Aber da war der Übergang bis dorthin. Und der Übergang war interessant, aber aber etwas turbulent im Leben, weil es, ich war mit der Pulme fertig und weil ich ein guter Segelflieger war, weil ich geflogen bin, da wollte ich das Diplom machen im Flugzeugbau. Und das war nach dem Krieg zu einer Zeit, und da inzwischen hatte ich mich in einer Frau von England verliebt, wir haben geheiratet und dann ist es mir möglich gewesen, in England den Diplom-Ingenieur für Flugzeugbau zu machen. Aber da waren interessante Begebenheiten. Wir waren in unserem Teil, war aber besetzt von den englischen Besatzungstruppen. Und ich habe schon sehr gut Englisch gekonnt durch die Gefangenschaft. Und da haben sie ja, dann ist einmal der Lord Shackleton, das ist der vom Südpol Explorer, ist gekommen und haben sie gesagt, ja, der Kühniger soll den einfach durch die Stadt Graz führen und zeigen, was wir haben. Und da habe ich ihn halt geführt, da sind wir auf den Schlossbergsteig hinaufgegangen, aus den Felsen herausgehockt. Das war von russischen Gefangenen im Ersten Weltkrieg. Also wie es Österreich heute ist, wir haben viel Tradition, alte Gebäude, wo überall eine Geschichte dahinter steckt. Alle diese Sachen haben mich eigentlich erst interessiert, wie ich von Österreich weg war. Mhm. Wenn man dort ist, und das ist das Beispiel, da sagt der Shackleton zu mir, wir kommen zum Hauptplatz in Graz, das habe ich gestern erzählt, und da steht natürlich eine schwarze Figur, der Springbrunnen dort, wunderschöne Formen, und der alte Taub ist da drauf gesessen, halt gemacht und so weiter, und da sagt er, wer ist denn das? Und dann, ich war ein wunderbarer Führer, ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe gesagt, ich fahre nur jeden Tag zweimal vorbei. Und so ist, was ich damit sagen will, wir schätzen die Dinge nicht so, bis wir sie nicht mehr haben. Hat der Shakespeare einmal was gesagt. It is better to have lived than not to have lived at all. Das heißt, es ist besser, ich habe gelebt, als überhaupt nicht. Mit anderen Worten, das, was uns widerfährt, wenn es auch schlecht ist, wenn es auch traurig ist, es ist Leben. Und das formuliert uns, unser Charakter, was wir machen. Der eine macht das gern, der andere das. Und solange das jeder das macht, wenn er es gut macht, dann ist es wertvoll. Dann kommt die Zeit, wo man sagt, ich habe gelebt, ich habe was gemacht, fein. Und dann natürlich, ich bin, wie man ja sieht, bin ich nicht mehr jung, aber ich, so, was dann eben geschehen ist, ich bin dann, hat er mich, dieser Shackleton, Lord Shackleton Sohn eingeladen, später ist er Lord geworden, er war der Sohn von dem Südpolforscher, und hat er mich in London herumgeführt, da habe ich London kennengelernt, hat mir gezeigt, wo der Henry der VIII Tennis gespielt hat und der Tennisball nach oben drinnen stecken geblieben ist. Also ich habe schon gemerkt, das ist Geschichte, das sind Menschen vor dir gewesen, die haben ihre Handschrift hinterlassen. Und es ist eigentlich wirklich sehr schön auf dieser Welt. Man muss es nur sehen. Und ich denke heute, wenn ich beim Fenster rausschaue, wo ich jetzt lebe in Deutschland, da sausen die Leute vorbei auf dem Moped und alles. Und das ist genauso wie, was ich gesehen habe dann in New York. Die gehen in die Arbeit, in schwarze Mäntel, schauen auf den Boden. Die gehen nur von A bis B und wissen gar nicht, dass sie am Leben sind. Und Ich denke, man soll mit offenen Augen durchs Leben gehen. Es ist so viel Schönes, Interessantes, aber auch Trauriges. Und die traurigen Sachen, die sind ja bei mir, wie ich dann später Orthopäde wurde, natürlich, da hat man Unfälle und da muss man amputieren und weißt du was, alles machen. Das sind wieder traurige Sachen, aber auf der anderen Seite, wenn man weiß, man kann helfen, wenn man tut was, ist es auch wieder schön. Naja, das ging so mit dem Shackleton und mit meiner ersten Frau in England und da habe ich dann einen ganz... Ich war der Chefkonstrukteur, weil ich habe den Diplom-Ingenieur fertig gemacht im Flugzeugbau mit einem Abschluss, den noch niemand anderen so gut gehabt hat. Und ich wurde überall empfohlen. Und da war einer ganz in der Nähe, wo meine Frau Verwandtschaft hatte. Und das war der Sir Freddy Laker. Der war ganz klein und da war die Berliner Luftbrücke. Und er hat alte Kriegsflugzeuge gekauft und hat er die umgemodelt, um in der Berliner Luftbrücke hineinzufliegen. Die haben müssen Kohle hineinfliegen, alles ist hineingegangen. Ne? Und das war ja für mich als Diplom-Ingenieur, war ja alles interessant und Segelfliegen. Wenn ich da oben bin, dann komme ich mir selber vor, ich fliege alleine. In Amerika später hat mich einer geschildert, den ich mitgenommen habe in einem Segelflugzeug in Kansas. Und das war ein Bomberpilot und der hat dann in der Zeitung geschrieben, der Walter wurde nicht in einer Wiege geboren, sondern in einem Vogelnest. Und das ist in der Zeitung gewesen. Naja, einen Vogel habe ich schon immer gehabt. Aber was eben jetzt war, ist, ich musste beim Umbau dieser Kriegsflugzeuge zum zivilen Gebrauch, erstens, was ist ein Kriegsflugzeug? Das ist etwas, was nur minimal ausgeführt war innen, weil es wird ja abgeschossen. Man hatte gar keinen Sinn, ein Polster hineinzumachen oder irgendwie Isolation, damit es nicht so laut ist. Das waren nur die Rahmen und sonst nichts. No? Und da musste ich dann umkonstruieren und da hat es plötzlich geheißen, ja, die Regeln sind, wir brauchen zwei Zündsysteme. Da waren noch die alten Motoren, Sternmotoren zuerst. Und wir brauchen zwei Zündsysteme als Sicherheit. Das heißt, wenn eines ausfällt, dass das zweite übernimmt. Aber wenn ich mit alle zwei laufe, zur selben Zeit, geht die Drehzahl hinauf. Und wenn ich einen abschalte, dann geht die Drehzahl ein bisschen runter. Und wenn ich den linken einschalte, dann sehe ich die Kombination. Kann ich sehen, welcher Motor auf welcher Seite ein bisschen schwächer ist. Durch den, dass das, da wird es und dann. Da merkt man schon am Gehör, dass die Drehzahl geht runter. Naja, also da habe ich diese Gefühle entwickelt und ich musste dann die Sachen konstruieren, die man gebraucht hat für die Berliner Luftbrücke. Radiosysteme, Instrument Landing Systeme, heißt halt damals ILS. Das war so, wir sind meistens von Hamburg-Fuhlspüttel, Zwischenlandung, und dann hinein nach Berlin-Tempelhof. Ich bin nur zweimal mitgeflogen, einmal als zweiter Pilot. Ich habe nur einen Privatfluglizenz gehabt. Aber sie haben mich, weil die anderen, das reguläre Team ist eingenebelt gewesen in London und konnte nicht fliegen. Und da haben sie mich halt auch als Aushilfe genommen, zweimal. Ja, aber... Dann weiß man auch, was man braucht. Und dieses Landing-System war eigentlich sehr interessant. Da braucht man sich nur vorstellen, der Flugplatz ist da und ich bin da irgendwo. Und wenn man jetzt dann einschaltet, da geht es pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, dann weiß man, okay, ich sollte eigentlich, bis ich zu der geraden Landelinie komme, muss ich nach links fliegen. Und da geht halt, wenn das Zeichen raus ist, dann habe ich Querruder, da fliegt man rüber. Und auf einmal geht's b, b, b. Ah, jetzt weiß ich, ich bin zu weit links. Da, wenn ich nämlich zurückkomme und die beiden Signale sich überlagern, dann hat man einen Vorteil. Und da geht's b. Dann weiß man, ich bin in der Richtung. Und dann hat man dann einen Automarker gehabt mit 3000 Meter Höhe. Und ein Innenmarker, der hat 300 gehabt. Und von 300 bis zum Boden, da war man dann, hat der Pilot richtig übernehmen müssen. Und so sind wir halt zweimal rein. Aber diese Sachen müssen hineingebaut werden. Und da bin ich dann eingeschalten worden. Und ich musste immer nach London gehen. Und diese Zeichnungen vorlegen, die ich gemacht habe für den Freddie Laker, der später dann bekannt wurde für die Billigflüge. Und habe ich diese Zeichnung vorgelegt beim Air Registration Board, heißt ARB, ist ein Teil vom englischen Luftfahrtministerium, die verantwortlich sind für die Sicherheit von den Flugzeugen und von Änderungen. So, und da komme ich halt immer hin mit meiner Aktentasche und so weiter. Und auf einmal habe ich gemerkt, der Mann, mit dem ich immer gesprochen habe, der war von Polen. Und das war der George Dabrowski. Und es ist ja so, im Zweiten Weltkrieg, wie Deutschland in Polen einmarschiert ist, sind sehr viele Polen nach England geflüchtet. Und die haben sogar in der Royal Air Force eigenes Geschwader gehabt, die polnischen Flieger. Aber der George Dabrowski war der Chefingenieur von den polnischen Staatsflugwerken in Warschau. Und der war natürlich dann seiner Arbeit entsprechend im englischen Ministerium. Und so, jetzt kommt der Walter Künecker mit der Aktentasche, mit den Zeichnungen und legt sie hin. Und er sagt, ja, das ist ja interessant. Das werde ich auch so machen. Und da haben wir uns immer eine Freundschaft entwickelt. Und dann hat er gesagt, Walter, ich würde, dass du es so machen kannst, das habe ich gar nicht gewusst. Und sagt er, weißt du was, das sind zwei Stempel, die sind alle gleich. Weil bevor es eingebaut werden konnte und benutzt, habe ich müssen den Stempel haben vom Ministerium. Und da hat er gesagt, Walter, nimm den Stempel, du musst nicht mehr kommen. Aber das ist jetzt die Geschichte, weil die Geschichte geht insofern weiter, das ist das Leben gewesen. So. Jetzt hat es geheißen, ich habe für diesen Sir Freddie Laker, die Kriegsflugzeuge schon langsam mussten ersetzt werden von privaten Transportmaschinen nach dem Krieg. Richtige Transportmaschinen für die Menschen, Airliners. Und da war ein europäischer Konstruktionswettbewerb und dann habe ich den Auftrag gekriegt, mit einer zweimotorigen Maschine zu konstruieren. Da war schon die Rolls-Royce da, das waren die Turbopropeller. Die hatten nur einen Propeller gehabt, haben aber einen Düsenantrieb. Das hat dann beides von innen getrieben. Also hinten ist der Auspuff rausgegangen und vorne der Propeller. So, jetzt hat er gesagt, Walter, du hast immer Ideen. Sag ich, ja, für Transport. Dann habe ich gesagt, ja, was? Dieser Lecker war wunderbar zu mir. Am Wochenende hat er eine Aircoop gehabt, eine einmotorige Privatmaschine. Und da hat er mir zweimal hat er gesagt, da sind die Schlüssel, die Zündschlüssel. Have a nice weekend. Da habe ich sein Privatflugzeug genommen, ich bin natürlich überall herumgeflogen in England, wo es interessant war. Da habe ich meine Kurven geschlagen, bis hinunter nach Cornwall, war es ja so eine schöne Gegend mit den Palmen. Ja, und also, dann habe ich konstruiert. Und ich habe das jetzt eigentlich nur ein paar Mal in meinem Leben erzählt. Aber nachdem ich das ja für meine Heimat ist und ich mit meinen die Freunde hier getroffen habe, kommen diese Erinnerungen auch ein bisschen mehr wach. Und jetzt bin ich fast nostalgisch umgekippt, weil ich wollte das erzählen und habe es dazwischen geschoben. Naja, das ist jetzt mit dem George und mit der Maschine, die ich konstruiert habe. Ich gesagt, ja, da gibt es ja Folgendes. Da gibt es, in England hat man das genannt, eine Queen Mary. Das ist ein Lowloader. Das heißt, das ist ein Fahrzeug mit fünf Rädern, aber ist nur so hoch, wo man allerhand Tanks, alles kann man draufstellen. Da war doch nicht die Zeit von Container. Das war so vorher. Und da habe ich gesagt, ein Lowloader, der war so fast so hoch wie der Tisch. Weil auf denen hat man Sachen transportiert. Der Laker hat dann auch einen Vertrag gekriegt für den Bristol Freighter, das war der 171er, das ist ein Flugzeug gewesen, das vorne das Maul aufgemacht hat, auf die Seiten. Und da hat man können einen Tank einschirmen. Und auch allerhand andere Sachen natürlich. Und dann hat man wieder zugemacht. Aber dann habe ich gesagt, die haben ein Problem gehabt, weil die haben müssen, wenn die angekommen sind mit der Fracht, war das nicht die gleiche Ebene vom Flugzeug. Jetzt haben sie müssen hochheben. Und das habe ich beobachtet und da habe ich gedacht, warum machen wir das Flugzeug nicht so, dass es runtergeht? Und dann schiebe ich gerade eine. Und ich habe hinten eine Winde. Und dann habe ich es mit einer Umlenkrolle, und da kommt wieder die Bühne von Graz, mit einer Umlenkrolle, und da habe ich einen Traktor genommen, und der ist weggefahren, und über die Umlenkrolle hat er die Fracht eingezogen. So, also habe ich das so konstruiert, dann hat er gesagt, dann ist immer schlimmer, wenn wir haben eine Deadline, und das war zu Pfingsten, ich kann mich noch gar erinnern, war zu Pfingsten 53, glaube ich, war das. Pfingsten 53. Und er sagt, Walter, wir müssen abgeben, du musst fertig sein bis am Dienstag. Aber von Pfingstmontag oder was da war, du musst am Dienstag. So, und ich habe von Freitag am Abend bis Dienstag in der Früh habe ich 4 Stunden geschlafen. Und das Zeug war fertig, wir haben abgeliefert. Und das Ministerium, das ist das Ministry of Supply in England, hat gesagt, wir können sponsern, wir zahlen die Entwicklung von 2 von diesen Flugzeugen und schauen sie und probieren sie aus. Aber da war ein Problem mit dem Arbeitsmarkt. Es dürfen nur in England geborene Staatsbürger an dem Projekt arbeiten. Jetzt habe ich das Ganze konstruiert und habe mich aus dem Geschäft hinaus konstruiert. Und natürlich war das so irgendwie wie eine Reinigung, eine schleichende innerhalb vom Land. Weil der George Dabrowski, das war auch kein geborener Engländer im Ministerium, und den hat es auch erwischt. Und da sagt er zu, habe ich ihn angerufen und sagt, Walter, du bist ideal. Die Kanadier in Toronto machen den CF-101, das ist ein Fighter. Du bist der ideale Mann, ich rekommendiere dich und die machen, und dann hast du schon wieder die nächste Arbeit. So, meine Frau Engländerin, kein Problem mit Kanada, aber das Problem war mein Haus, das war das Häuserl eigentlich, bei Steinstedt, wo das Ganze war, in Steinstedt, ist jetzt ja heute ja Großflugplatz. Und meine Frau wollte das Haus verkaufen und etwas Geld verdienen. Was ich nicht gewusst habe, dass mein Angebot auf 3 Monate war. So, wir haben das Haus dann endlich verkauft. Wir fahren mit einem griechischen Dampfer hinüber, weil jedes vom Onassis, jedes Mal hat es geheißen, das ist der letzte Fahrt. Und da waren wir im Herbst immer drauf auf dem Ozean. Ich kann nur sagen, So, es ist hinten draußen gesessen und einmal habe ich in den Himmel geschaut und einmal habe ich den Boden vom Meer geschaut. So hat es geschwankt. Und dann sind wir endlich hineingekommen in den St. Lawrence River, dann ist es ruhiger geworden und dann haben wir den Zug genommen von Quebec nach Toronto. So, und da kommen wir in Toronto an und ich gehe natürlich gleich. Habe ich gesagt, da haben wir eine Unterkunft gefunden bei einem Bekannten von mir, der Massa, der ist ausgewandert, das war ein Freund von meiner Tante und hat in Toronto eine Autowerkstätte gehabt. Und da hat er gesagt, der Walter kommt zu mir in Köln, haben eine Wohnung, du mit deiner Frau kannst dort sein, bis ihr euch was findet. So ist das alles gut gewesen und lustig ist das, wir sind mit dem Zug so früh angekommen, in der Früh sowas um 7 Uhr am Bahnhof in Toronto. Und der hat uns, der hat der abgesprochen worden, dass er uns später holt. Und da sind wir dann vis-à-vis in ein Restaurant gegangen, müde natürlich von allem. Und dann steht Restrooms downstairs. Und da habe ich gedacht, oh, das ist ja klasse. Da kann ich rasten, bis der kommt. Also das Restroom downstairs. Dann haben wir gesagt, du Mira, wir gehen da arbeiten, da können wir uns vielleicht hinsetzen. Ein bisschen, vielleicht gibt's einen Kaffee zu trinken oder was. Jetzt geht man runter und da kommt, da steht nun, da steht Ladies to the right. Men to the left. Also interessant, die Rest ist different. Und da sind wir beide gegangen, wenn wir die Tür aufmachen, was ist Klo? also das sind die Überraschungen, wenn man ins Ausland kommt und nicht gleich weiß, was entgegenkommt. So, jetzt haben wir natürlich gelacht und so weiter. Aber dann ging es los, dann bin ich nach Moulton, das ist also halb von Toronto, habe ich gesagt, ja, my name is Kudiger, I'm here on recommendation for this, in the design team for the CF-101. Und das war so ein komisches Büro. Das war eine Wand mit einem Fenster, wie wenn er ins Kino geht. Ich sagte, Kudiger, zuerst einmal sind Sie zu spät. Die 3 Monate sind abgelaufen. Aber ich sage, meine Frau, sie tut mir leid. Sagt sie, und übrigens, das ganze Projekt ist ja sowieso fallen gelassen worden mit dem 101. Aber es ist zu teuer geworden. Sagt sie haben ja nichts verloren, weil es ist nichts mehr da. Aber sagt sie, aber lassen Sie mir ihre Adresse. Im Fall, dass sich was bildet, geben Sie mir die Adresse. So, jetzt habe ich dir die Adresse gegeben bei meinen Freunden unten im Keller und bin weggegangen. So, was macht man jetzt? Und es war 1953, der Winter kommt in Kanada. Und da wird ab Oktober, Mitte Oktober, dementsprechend in welcher Gegend man ist, wird nichts mehr gebaut, der Zement friert. Mhm. 1953 war der schlimmste Winter seit Kriegsende in Kanada. 30% der Männer arbeitslos. Die sind von einem Kino ins andere gegangen, nur um warm zu bleiben in der Stadt. No? Ich erzähle das so, weil ich muss ein bisschen zurückgreifen, wie das alles so ineinander gegangen ist und wie interessant eigentlich das Leben sein kann. Naja. Dann, also jetzt, was machen wir? Jetzt habe ich den Toronto Daily Star, Samstag Zeitung, lesen, arbeiten. Nichts zu finden, keine Arbeit für mich. Aber da ist gestanden, wir suchen Zeitungsverkäufer. Ich habe gesagt, ja, ist besser wie nichts. So, jetzt bin ich hingefahren zu Toronto Daily Star Und die sind, Kanada ist ja fast wie Amerika, man gleich mit dem ersten Namen weiter. Sagt er, was? Du willst das probieren? Sag ich, ja. Sag ich, ich habe nichts im anderen Anblick. Sagt er, pass auf, da ist ein Koffer, da sind die Formulare fürs Abonnement, dass du das Abonnement verkaufst. Und sagt er, und du hast dann so zu viel Profession, da sind alle Sachen, da sind die Anleitung, alles, musst nur von einer Tür zur anderen gehen und klopfen. Und da hat er gesagt, da ist der Toronto, da ist Blue Street, da ist St. Clair, das ist dein Gebiet. Und da schau, was du verkaufen kannst für uns. So, da bin ich heute am Montag los. Und warum ich heute da sitze, ist, ich bin kein Verkäufer. Ich habe nie gewesen. Und ich kann mir nicht einmal selber verkaufen. Aber da bin ich zu. Und in Kanada, da im Winter hat es Doppeltüren schon. Nicht nur ein paar Stufen hinauf und viele Holzhäuser. Da habe ich klingelt. Sehr oft hat niemand geantwortet, aber da klingelt, da geht die Tür rein. What do you want? My name is Gulligan, I come from Toronto, Daily Star. Bang, die Tür ins Gesicht. Ich habe der ganzen Woche nicht ein Abonnement verkaufen können. Und da bin ich wieder hin am nächsten Montag. Und er schreit, Walter, du hast dich übertroffen. Wir haben noch nie einen gehabt, der nichts in einer Woche nicht eine Lampe gebracht hat. So, jetzt war ich natürlich. War ich wieder da. Dann kommt wieder die Samstagzeitung. Was machen wir jetzt? Der Winter ist da, es ist schlimm. Und dann steht, aha, wir brauchen einen Plant Engineer in Brantford, Ontario. Oh nein, inzwischen war der Kranfahrer in West Toronto, das bei der Swift-Firma. Vis-à-vis von der Swift-Firma. Swift ist also eine Fleischdosenfirma. Mhm. Und da bin ich dorthin und da haben sie gesagt, ja, Kranführer, prima. Wann kannst du anfangen? 45 Cent pro Stunde. Also war ja Hungerlohn, aber ich habe es genommen. Und da bin ich ca. 40 Meter hoch oben, die Leiter hinaufgestiegen und oben und habe mir die Füße, die Schuhe einwickeln in Lappen, weil es so kalt war. Und dann bin ich halt gefahren. Und die haben mich unten immer gewunken. Und was war? Ich habe müssen hinausfahren, draußen, wo die Stahlplatten waren. Da sind einmal die Schweißer gekommen und haben die Platten warm gemacht und den Schnee wegputzt, weil ich den Magnet gehabt habe. Mhm. Da habe ich mit dem Magnet die Platten so halt aufgehoben und da habe ich müssen schauen, dass ich die schön in der Mitte kriege, dass sie nicht kippt oder rutscht oder was, aufgehoben und dann hoch genug über alles drüber und dann in die Halle hineinfahren, wieder absetzen. Na, das habe ich gemacht, so eine Woche lang. Und wie gesagt, da kommt der Samstag und da steht jetzt, wo ich mich versprochen habe, in Brantford braucht man einen Plant-Ingenieur. So, hoffentlich werden sie nicht mit, wenn sie mir mal zuhören, mit, was ich da alles für Geschichten erzähle. Also, Brantford Plant-Ingenieur. Hat sich schon wieder ein bisschen besser angehört. Mhm. Und dann habe ich angerufen und gefragt, was aber. Ja, das müssen Sie sich vorstellen. Und noch dazu, wir zeigen Ihnen alles und dann Ihre Ansprüche, aber es gibt auch andere Kandidaten. Ne? Und ich habe gesagt, naja, dann komme ich halt. Und jedes Mal, wir haben ein spartes Geld gehabt, ist immer weniger geworden. Wir müssen hinfahren mit dem Bus und dann haben wir mich vorgestellt. Und dann haben sie gesagt, okay, nächste Woche fangen sie an am Montag. Habe ich gekriegt. Habe ich Freude gehabt, fahre nach Hause wieder, nach Toronto, dann fahre ich wieder nach Brantford und ich bin zwei Tage oben. Ruft das Telefon an, meine Frau ruft an und sagt, du, Walter, der George Dabrowski hat angerufen. Der sucht dich. Sag ich, warum? Sagt sie, ganz was Verdecktes. Sag ich, ja, was gibt's? Sagt er, er wartet auf einen Rückruf. Und dann habe ich gesagt, ich will ein bisschen mehr wissen. Dann hat er gesagt, ja, dann bin ich runter. Ich habe sofort gesagt, ich kündige an den Spot. Also sofort habe ich die Arbeit liegen lassen und bin davon, bin zu nach Hause gefahren. Also Sie haben sich schon gedacht, dass da jetzt was Größeres wird auf Sie zukommen. Ja, jetzt habe ich einen Anruf und gesagt, Walter, ich komme mit zwei Leuten von Amerika. Ja, wir haben ein neues Projekt und die haben Geld, ist ein Regierungsprojekt und die haben mich gebeten, das Projekt zu übernehmen und die holen alle die Leute, die ich glaube, wichtig sind. Und da habe ich gesagt, ja, der erste ist der Kühnecker. Und die Adresse hat er gekriegt von Toronto, von dem Flugzeugwerk in Malten, wo ich den Zettel hinterlassen habe. Mhm. Und dann haben wir uns im Hotel York getroffen, vis-à-vis vom Bahnhof. Und das waren damals die Leute von der NACA. Aber das waren die Vorläufer von der NASA. Na? Und dann sagt er, pass auf. Und dann habe ich gesagt, ja was? Sagt er, ja, du brauchst nur die Papiere. Und dann haben wir uns mit einer weggelaufenen Katz angefreundet, die war ja Winter, und die ist dann, haben wir uns bei uns in Köln mit reingenommen, und was gekommen ist, und wir haben auch einige von unseren Möbeln, die wir mitgenommen haben, Vorhänge gehabt, die haben wir in Köln aufgekauft. Binnen zwei Wochen kommen die herein, nehmen die Vorhänge ab, packen alles ein, die Katz hat man gar nicht müssen prüfen, und binnen zwei Wochen war ich über Fort Erie, über Buffalo, war ich in Amerika. Und jetzt, die amerikanische Regierung, also diese Organisation, muss dem amerikanischen Staat eine Kaution von $20,000 geben, dass ich dem Staat selbst nicht zur Last falle. Und das ist alles geregelt gewesen. Und dann ging's los. Dann sind wir nach Kansas. Dort mussten wir hin. Und da war unter der Deck eine Deckfirma, das war die Cessna, die Flugzeugfirma. Haben wir ein Büro gehabt. Und da kam dieses wieder ein sehr beeindruckende Sache zu mir, weil es war dann das geophysische Jahr. Und wir mussten einen Satelliten hinaufbringen. Das waren die ersten Versuche. Mhm. Ne? Natürlich, so, jetzt bin ich wieder einmal am Reißbrett gestanden und das war ein Gemisch. Es waren zwei Russen, der Boris Levenets, der hat alle zusammengeholt. Von überall. Von Schweden war einer bei der Firma Saab, hat er eingeholt, den Rune Andersson und so weiter. Unheimlich, von überall auf der Welt hat er die Leute zusammengefischt. Und wir waren jetzt dann ein Team. Und da habe ich einen Magnetstempel gehabt und wir haben nur hineingehen in die Tür. Da war ein Loch in der Wand und wenn ich da reingesteckt habe, ist die Tür von selber aufgegangen. Also nur wir haben hinein dürfen. Und jetzt ist wieder das so, wie das Leben wirklich interessant ist. Jetzt steht der König ja wieder vom Reißbrett und hat nichts drauf. Und da kommt der Armand, der Armand Lakhna, der Kaiser, aber der war von Armenien. Und ich stehe da und der hat schon mehr Erfahrung gehabt in Amerika. Bei mir war das alles noch neu und zeigt seine Hand auf meine Schulter und ich sage zu ihm, Armand, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das ist noch nicht Punkt. Das kann ich nicht. Dann hat er mit der Hand auf meine Schulter gesagt, Walter, du bist jetzt in Amerika. Sag in deinem Leben nie, das kann ich nicht. Wenn du es probierst, dann wirst du sie ausfindig machen. Und solange du nicht probierst, wirst du sie nicht ausfindig machen. Und plötzlich ist der CRISPR in der Pulme wiederkommen. Wie der gesagt, Königreich, wenn es nichts drauf ist, und dann wird meine Urgroßmutter probieren, geht immer studieren. Und so, das sind so, ich habe das jetzt nur erwähnt, wie interessant manchmal das Leben ist, wenn sich diese Sachen oft wiederholen. Na, also so, und dann kam der Aufschwung. Und dadurch, dass ich zuerst Maschinenbauingenieur war, dann Flugzeugbau, und dann auf der Berliner Luftbrücke, das war noch wieder was. Weil in der Nacht, ich bin zweimal, wie gesagt, geflogen, haben die Russen uns, buzzed heißt das auf Englisch in der Fliegersprache, die sind mit ihren Jaks, mit den Jagdflieger, haben uns stören wollen beim Anflug. Und jetzt hab ich schon gedacht, halt! Die haben uns gesehen, weil wir ja Lichter gehabt haben in den Kabinen. Und dann habe ich gedacht, halt, wir teilen die Lichter ab. Und es waren viermotorige York-Maschinen, das waren Transportflugzeuge. Die anderen alten Kriegsflugzeuge haben den Haupthalm durch die Mitten gehabt im Rumpf. Dort müssen wir so hoch drüber steigen, also nicht geeignet für Frachten. Aber die Avro York von Manchester, die war flach, hat einen flachen Boden gehabt. Und da habe ich gesagt, da drehen wir die Lichter ab. Und der Flugingenieur, das sind vier Motoren, Rolls-Royce Merlins, der steht in der Mitte und hat die vier Gashebel, vorwärts, raus, rein und so weiter. Und der steht in der Mitte, links der Pilot, der Chefpilot, rechts der Co-Pilot. Und da habe ich gesagt, passt auf, das ist kein Problem. Wir machen dort, wo es vorwärts ist, mache ich auf den Hebel ein Radl drauf, dass man mit den Fingern sieht. Ne? Und das sind diese Studien, die ich gemacht habe. Dann haben wir das gemacht, dann haben wir kein Licht da drin, dann für Propeller und so weiter. Und das ist sehr, sehr tragisch. Das ist jetzt ein bisschen verspätet, was ich erzähle, was ein bisschen zurückgreift. Aber am Tempelhofer Flugplatz ist ein Friedhof, ich weiß nicht, ob der heute noch dort der Friedhof, da sind circa zu meiner Zeit 103 Piloten begraben, die abgestürzt sind. Ja. Und das ist eben, man weiß das heute nicht, die Zeiten geschehen, die überlappen, man vergisst die Sachen, aber jetzt, nachdem ich es erzählt habe, ist mir das hochgekommen. Aber ich habe damals schon den Drang gehabt, zu helfen, einen Weg zu finden, und es ist mir gelungen. Zum Beispiel habe ich auch bei Freddy Laker noch Evacuation Studies gemacht. Also wo soll ich einen Notausgang machen, von welchen Sitz rein? Und da bin ich da gestanden mit der Stoppuhr und so weiter, wie die Leute, in welche Richtung sie gehen müssen und so. Und so. Das sind Sachen, die plötzlich alle schön wie ein kleines Puzzle ein bisschen näher zusammengekommen sind. Ja, ja, also so ist dann bei mir, weil ich mich auf den Menschen mehr bezogen habe, bin ich auf Sachen draufgekommen und dann bin ich immer mehr und mehr, dann hat es geheißen, ja, da muss nach Colorado, dort wird dann, da wird dann die Gemini gemacht, mit der Titan II, das ist die Rakete, und du sollst also Human Engineering unterstützen. Also Human Engineering, aha. Also die Ingenieurtechnik im Menschen. Mhm. Und das war ja für mich klasse, ich habe mich eine Maschine gekauft. Und da habe ich gesagt, ja, da müssen sie einen Simulator machen. Und das war also eine Kugel. Da war ich in Palo Alto. Und da habe ich mir ich habe mich schon geträumt, selber von da zu sein. Und da war ich in Palo Alto. Da bin ich in ein Blumengeschäft gegangen und inzwischen war ich getrennt von meiner Frau, weil die hat den Geist aufgegeben. Jetzt hat sie, ja, war wahrscheinlich bis dorthin, ich war wohl dann sehr viel unterwegs, aber es war ein großer Altersunterschied und sie hat mich immer fühlen lassen, dass sie mehr weiß wie ich über das Leben. Und wenn man mal ein Mann ist, ist das nicht so leicht zu es ist schwer zu verkrampfen gewesen. Und dann sind Streit gekommen und so weiter. Dann haben wir uns getrennt. Naja, jetzt war ich allein im Palo Alto gewesen. Also die Form der Frau für uns Männer ist ja begehrensweit, ist schön. Viele Männer werden motiviert von einer Frau, viele arbeiten und wollen was erreichen, um sie zu beeindrucken. Und ich, das ist halt das Leben so von uns aufgeteilt und ich finde das schön. Und so habe ich halt auch eine Freundin bekommen in Palo Alto. Da habe ich mir gedacht, oh ja, bei der Trennung, da war es eine ganz schöne, traurige Sache, weil ich bin fast ein Jahr lang habe ich kein Steak gegessen. Der Grund war, weil ich musste Unterhalt zahlen. Mhm. Und sie wollte mich zwingen, wieder zurückzukommen, indem sie mich halt finanziell erpresst hat. Und dann, desto mehr das wurde, desto mehr war ich erpicht, das nicht zu tun. Und da habe ich mir angerufen und gesagt, du kannst mein Hemd haben, aber das Herz wirst du nie mehr zukriegen. No? Und so gehe ich dann bin ich bekannt worden im Zentrum dort, dass ich, es war so, Kalifornien ist plötzlich, von Colorado bin ich nach Kalifornien und ein paar Mal hin und zurück, das war eine Arbeitsanweisung, aber da haben wir noch einen Witz gehabt, da haben wir gesagt, wenn du Amerika nimmst, und das sind alles die anderen Menschen da darunter drauf, und das ist die Ostküste, das ist die Westküste, und wenn du da nimmst, und der ganze Schmutz rutscht dann da oben ans Ende, und da ist Kalifornien. Also das ist das schmutzige Ende von Amerika, habe ich das geheißen. So, aber da sind auch sehr viele Frauen hingegangen durch die Dasarbeit. Besonders Frauen, Geschiedene, die weg wollten zu Hause, oder auch Abenteurerinnen. So, und da war es halt so, ich hatte dann einmal einen Chef gehabt bei der Arbeit. Also wie gesagt, ich habe jahrelang kein Steak gegessen, aber was ich gemacht habe, Amerika ist ein interessantes Land, wenigstens zu dieser Zeit, wahrscheinlich hat sich heute sehr viel geändert, weil ich ja in Deutschland schon so lang bin, für 24 Jahre. Aber da gibt es das Restaurant, da geht man rein, da setzt man sich hin, nicht wahr? Da kommt ein Körbchen, da sind Crackers drauf, Jungfritz hat die geheißen, und ein paar Selleriesticks und wunderschöne Sachen. Die kriegt man da hingeschoben, bevor man was bestellt. Ja, und da bin ich halt zu dem Restaurant gegangen und dann habe ich dann, und Butter kriegt man auch, und da habe ich wieder was schön alles ausputzt. Und da habe ich gesagt, einen Augenblick, ich kann noch nicht bestellen, ich muss nur einen Anruf machen. Da bin ich verschwunden. aber dieses Restaurant habe ich natürlich dürfen in 3 Wochen nicht besuchen. Weil da bin ich wieder zu einem anderen gegangen. Und so habe ich ein Jahr fast ohne ein Stück Steak habe ich überstanden. Und dann ist dieses losgegangen und dann haben die gemerkt, der Königer geht schlecht und so viele Sekretärinnen. Und mein Chef hat Nörgrad geheißen und das war auch interessant insoweit, dass wir waren ja alle Nörgrad, Schwede und so weiter. Also Amerika ist interessant, weil wir haben uns gemischt. Wir haben nur ein Ziel vorgehabt. Das ist die Arbeit. Mhm. Und jeder ist gleich beim ersten Namen. Den Respekt von dem anderen kriegt man durch die Arbeit. Und wie der sich benimmt. Und dann kommt der Respekt. Man fängt an mit einem offenen Arm und dann entwickelt sich eine Freundschaft. Und in Europa ist es halt du und sie und das spürt man nicht. Das kommt dann durch den Respekt hervor. Man, So, genug jetzt von dem, aber was ist nämlich das eine, was ich sagen wollte, ist, ich habe da eine Befreundin gehabt und bin zum Blumengeschäft gegangen. Wollte der ein paar Blumen kaufen, weil sie mir was zum Essen gebracht hat, sowas, im Büro. Und das war ein großes Büro, da waren 200 Köpfe, hat man gesehen, und Schreibtische. Und habe gedacht, ich zeige mich erkenntlich, bringe Blumen. Und wie ich bei der Tür hinausgehe, sehe ich, wie von einem Staubsauger ein Schlauch, der blast hinauf und oben ist ein Tischtennisball drinnen. Mhm. Und den hat es gedreht. Und der ist natürlich nicht runter, den hat es gedreht. Da habe ich gedacht, ha, schau daher, wenn wir oben sind im Orbit in Space, wir drehen uns auch. Und wenn ich jetzt da eine Kugel könnte konstruieren, die auf einem Luftkissen ist, dann könnte das ein Simulator werden. Weil es war nicht weit weg vom Moffett Field in Kalifornien, wo die Zentrifuge war. Es war ein alter Zeppelin-Hangar einmal vor vielen, vielen Jahren. So, jetzt. Es ist nämlich folgendes, jetzt rede ich fast wie bei einem Vortrag. Wenn wir auf der Erde mit dem Flugzeug fliegen, dann haben wir die drei Sachen. Wir haben ein Ruder, wir haben ein Querruder, Seitenruder und Höhenruder. Also wir fliegen so oder mit Knüppel und die Klappen auf der Seite, damit man die Kurven so fliegt. Ne? So, aber desto höher wir fliegen, desto im wenn es ein Flugzeug ist, der Luftwiderstand wird weniger, weil desto höher wir kommen, dann fliegt es ja schneller. Deswegen fliegt es ja. Aber wenn es die gleiche Geschwindigkeit hätte, würde er runtergehen. So, jetzt habe ich, und desto höher man kommt, dann kommt der Augenblick, wo ich kein Ruder mehr funktioniert. Wenn ich bei 50.000 Fuß bin, ist Schluss. Da kann ich kurbeln, so viel ich will, nichts reagiert, weil die Luftteilchen nicht da sind, die das machen. Mhm. Da haben wir gedacht, so, und so ist es da draußen. Und das könnte ein Simulator werden. Und der wurde dann wirklich, das Konzept ist aufgenommen worden. Und dann ist das zur School von Aerospace Medicine in San Antonio gekommen. Und dort ist es gebaut worden. Und ich war da, dann bin ich weggeschickt worden zu einem anderen Projekt, bevor es fertig war. Und die Leute, die das dann übernommen haben, ich habe gesagt, wir müssen die Düsen, das war ein Luftkissen, hat unten herausblasen, die Kugel war da. Und dann war er frei drinnen. Und ich habe den Schwerpunkt vom Körper und den Schwerpunkt von der Kugel gemacht und habe gesehen, was passiert auf der Schiene mit den Sinnesorganen, mhm, und was da geschieht. Ne? Und dann haben die das übernommen haben, haben gesagt, oh, die Küche, für was sollen wir denn diese Stickstoff nehmen? Da, richtige Stickstoffflaschen habe ich drinnen gehabt. Zum Antrieb von der Düsen. Mhm. Am Äquator von der Kugel waren so die Düsen. Und wenn er drinnen gesessen ist, wie mit dem kleinen Joystick, psch, da hat sich so dreht. Ne? Oder wenn ich so nach vorne gegangen bin, psch, psch, und so, also, der wurde gebaut, aber sie haben ihn abgeändert und haben gesagt, wir machen das ganz anders, wir machen drinnen Inertia Rings, das heißt also mit Masse, und die machen wir hydraulische Motoren. Das habe ich nicht gewusst, dass die das so machen, ich wurde inzwischen für das andere Projekt eingesetzt und was geschehen ist. Und da gibt es auf Englisch, heißt es Junction Box. Es gibt eine, damit das ganze Zeit funktioniert mit zum Kontrollen, muss man eine elektrische Kontrollbox haben, wo die Ventile kontrolliert werden und alles. Gell? Und andauernde hydraulische Motor, die Scheiben, da waren drei drinnen. Ja, und da haben sie den eingeschalten und hat funktioniert, wie ich nachher gehört habe, was passiert ist, das war dann das Northrop Space Laboratorium, wo ich übrigens jetzt dann einen Film habe zu zeigen, und heute am Nachmittag, und der ist stehen geblieben, upside down, also verkehrt, ist er drinnen gehängt. Das Problem war jetzt ist die Flüssigkeit, der hat ein Leck gehabt in der Leitung von der Hydraulik, ist hineingeronnen in die Elektronik und hat einen Flashfire gegeben. Und der arme Kerl drinnen ist verbrannt. Dann haben sie das Projekt aufgegeben, innen total ausbrennt und in der Halle stehen lassen. So, ich war meinem nächsten Projekt. Und dann kam eines Tages, kam dieses Projekt mit der Vorbereitung für den Mond. Da habe ich den Simulator konstruiert und das wurde... Da wurde ich eigentlich sehr bekannt, weil die haben mich, mein Chef hat Gaum geheißen, der war im Zweiten Weltkrieg, war ein Fliegerarzt und also der wusste, was mit Fliegen und mit der Medizin zu tun hat. Und wir wurden Freunde, er hat mich unterstützt, ich habe ihn unterstützt. Und es ist so weit gekommen, dass er gesagt hat, ich brauche den Walter für das und das. Und ich will haben, dass er Laborchef wird für Life Sciences. Und dann hat es geheißen NASA Headquarter und ihre Projekte. Und da war ein langer Tisch, schöne Form, so wie da. Aber dreimal so lang. Und in der Mitte war der Chef, der hat Roth geheißen. Und der Roth war eine von den Frauengruppe, von den 100, die die Amerika hinübergeholt hat. Ah, okay. Ne? Und der hat dort gesessen, und ein Häuptling. Und auf der einen Seite waren Lebenswissenschaften, auf der anderen waren physikalische, also mit Laser und alles. Aber fast alles Ausländer. Die haben sich überall geholt. Und wir waren drüben. Und ich bin dann immer weggesessen am Rand. Und dann ist losgegangen. Jeder musste einen Bericht abgeben, jeden Montag. Und dann hat er ab. Und es war so langweilig. Ich habe fast eingeschlafen in meinem Weg. Und da hat er immer geredet und gesagt, Walter, die schmeißen den raus, wenn du nicht aufpasst. Und dann sage ich, ja schau, das ist dieses Projekt. Wenn wir zum Mond wollen, der kennt ja gesagt, wir wollen zum Mond, dann müssen wir uns vorbereiten. Wir müssen wissen, wie der Mensch gehen kann unter 1/6 Erdschwere. Wir müssen wissen, was der Sauerstoff braucht. Und so weiter. Und ich habe gesagt, wir sollten ein Labor haben. Das möchte ich gerne als Projekt vorschlagen. Jetzt sind die für das ganze Zentrum bei der NASA Headquarter in Washington eingeladen worden. Und vormittags haben die das Review Board, haben sich angehört, physikalische Wissenschaften, Laser, wie ich schon gesagt habe, die haben, was notwendig ist und das und das. Okay. Und am Nachmittag kam Life Sciences, da war mein Freund, der Gaum. Ich war ja nicht dabei. Und da hat er denen allen erzählt, was dort gemacht wird. Da war der Dr. Lombard, der hat Raketenschlitten-Tests gemacht mit dem John Stapp. Vielleicht kann man sich daran erinnern, mit diesen Raketenschlitten. Für die Beschleunigungstests, oder? Ja. Verzögerung. Bis zum Stehen. Und der John Stapp und ich, der war Colonel, wir haben uns dann später richtig befreundet. Der hat mich auch besucht einmal und die sind in Kansas, aber das hat eigentlich mit dem nichts zu tun. Aber was jetzt geht, Spät am Nachmittag hat der Jim Town von Life Sciences meine Ideen vorgebracht. Ich war der letzte von den vier Laboratorien, die vorgeschlagen worden sind. Und da hat NASA bissen. Hauptquartier. Aber das brauchen wir! Und lustig war es insofern, dass ich vorher dieses Labor aufbauen wollte. Und ich habe immer eingereicht, was ich brauche. Und habe es immer in Purchasing eingegeben. Und die haben gesagt, oh, der Kühniker, da machen wir noch nichts, das wird ja gar nichts werden, da haben wir noch nichts bestellt. Das habe ich nicht gewusst. Ich war halt allein und habe ab und zu eine Kontraktsekretärin gekriegt, jedes Mal fast jemand anderen. Und jetzt kommt der zurück von Washington. Königer, go! Jetzt haben die ganzen Bestellungen ausgeschickt. Und stell die Leute an, die du brauchst. Und jetzt, ich habe gar nicht gewusst, dass ich in meiner Schilderung jetzt da irgendwas reinkomme, was sehr menschlich wird. Da waren diese anderen Laboratorien, die immer mich nie für ernst genommen haben. Weil mein Freund hat gesagt, ja, wenn der Kühniker kommt, wenn der Kühniker da ist, der wird das machen, der hat für alles eine Antwort. Und die haben mich gehasst, bevor ich dort war. Da habe ich gedacht, jetzt, was kommt da für ein Viech? Ne? Und dann ist das Viech gekommen und hat mich in ein Eis gestellt. So, jetzt kommt der zurück und sagt, der ist der Einzige, den sie wollen. So, jetzt ist losgegangen. Und jetzt brauche ich Arbeitskräfte. Und alle die anderen Laboratorien mussten einen Mann hergeben, zu mir. Ja, was glauben Sie denn, welche Leute ich gekriegt habe? Den Abfall. Ja. Den sie nicht gebraucht haben. Die haben es mir gegeben. So, da bin ich zum Arbeitsamt gegangen. Was ist da? Ich brauche einen Mathematiker. Ja, wir haben schon ein paar. Aber da ist einer, das ist ein großes Problem. Der war in einer Irrenanstalt. Jetzt hat es mich interessiert. Warum ist der in die Irrenanstalt gekommen? Und dann habe ich gesagt, ja, er hat persönliche Probleme in der Familie. Und da habe ich gesagt, ja, kann ich den Mann sehen? Dann haben sie ihn zu mir zu Notre Dame Space Laboratory geschickt. Der hat Ken Kaisen. Aus Sicherheitsgründen sage ich nicht seinen anderen Namen. Er war körperlich behindert, er hat einen Klumpfuß gehabt. Und das war eine komische Kopfform. Und was ist losgegangen? Sagt er, mein Problem ist das, ich habe eine Schwester, die hat einen PhD, die hat einen Doktor, die andere hat einen Masters. Das sind zwei Schwestern, die haben sich weiß gar was gemacht. Und ich bin da, ich habe einen Klumpfuß. Und ich bin immer rausgestoßen. Ich liebe Mathematik. Und eines Tages war ich unten in Long Beach in Kalifornien, bin ich da am Sand gesessen und habe die Wellen angeschaut und habe eingeschlafen. Und zwei Tage ist er dort gesessen, und dann haben sie die Polizei gerufen und haben sie ihn eingesperrt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Ken, was ist los? Kennst du gewisse Transforms, Equation of Motion, kennst du da was? Sagt er, ja. Sagt er, aber da kann man den Laplace-Transform dafür nehmen. Das ist ein mathematischer hoher Ausdruck. Und dann hat er mich gesehen, dass der was weiß. Habe ich gesagt, komm, probieren wir es. Das wurde mein engster Mitarbeiter. Mhm. Der hat mit mir bis um 2 in der Früh oft gearbeitet. Wir sind um 11 Uhr Abendessen da und dann wieder zurück in die Arbeit. So, der ist gekommen und jetzt habe ich alle meine Leute zusammengerufen. Und habe gesagt, Königer, wir müssen wissen, hat ein Hauptquartier gesagt, NASA, wie viel Sauerstoff wir mitnehmen müssen. Ja, bei uns. Für das Apollo-System auf der Mondlandung. Und ich sage, ja, es sind gewisse Sachen sind da. Ihr müsst überhaupt wissen, was der Körper leisten kann unter diesen Umständen. Ein Sechstel Schwere, das hilft. Dann noch, aber was geschieht? So, ich muss das Programm auslegen, habe es ausgelegt und habe gesagt, okay, 2 Jahre. Da haben sie gesagt, nein, Königer, das brauchen wir in 15 Monaten. Mhm. Und ich sage, okay, ich werde machen, was ich kann. Weil ich musste, alle Vierteljahr musste ich einen Bericht ablegen. So, jetzt habe ich dann meine Leute zusammengerufen. Und ich sage, so, liebe Freunde, was glaubt ihr, warum ihr da seid? Außer den Ken. Man hat euch mir gegeben, weil die gesagt haben, ihr seid ersetzbar. Der Ausdruck war viel schlimmer. Ihr seid die Letzten an der Linie, an der Line gewesen. Und jetzt machen wir was. Wenn ihr mir helft, denen zu zeigen, was die für gemeine Leute waren, und denen zeigen, was wir da hinkriegen. Ich unterstütze euch. Einer war dabei, der war gut, der ist nicht in dieses Regime gefallen, aber der war in einem Labor nicht voll ausgenutzt, ein Elektroniker. Und das war der Fred. Und der war nicht in diesem generellen Picture. Ich habe 2 Leute gehabt, den Ken und den Elektroniker. Okay, so. Jetzt habe ich gesagt, okay, wenn NASA das sagt, ich muss das in 15 Monaten machen, dann will ich Freiheit. Ich will das machen, was ich glaube, ist notwendig. Und ich habe gesagt, okay, Krüger, mach mal. Was brauchst du? Und ich sage, erstens einmal, der Parkplatz für uns ist 2 Kilometer weit weg. Ich will die Parkplätze hinter dem Gebäude. Oh, das geht doch nicht, das sind doch der Chefs. Da habe ich gesagt, ja, wenn ihr den 15 Monate haben wollt, psch, das habe ich mich gerecht. Und so habe ich das Vertrauen von meinen Leuten gekriegt. Und wir haben uns in ein Team zusammengeschmolzen. Das war wunderbar. Und ich habe es in 15 Monaten gepackt. Und natürlich dann bin ich in die Presse gekommen und dann war bei mir nur Aufstieg, Aufstieg, Aufstieg. Ja, deswegen heiße ich auch oft der Professor Moon, sagen sie zu mir, weil dann musste ich überall umherreisen und Vorträge halten auf Universitäten. Und dann bin ich nach Chicago gekommen und gesagt, ja, so wie sie den menschlichen Körper analysieren mit der Mechanik und wie die ganzen Bewegungsgleichungen, sie müssen Orthopäde werden, dann können sie sagen, was sie machen sollen. Und so bin ich dann später, wenn ich raus bin, Orthopäde geworden und allmählich ein Chirurg. Und das mehr oder weniger hat mich dann nach Deutschland gebracht. Die haben mich nämlich immer besucht, weil ich ja beide Sprachen kann. Ja. Ne? Und haben sie mich immer vorgespielt, warum ich nicht nach Deutschland komme und das. Und natürlich, meine zweite Frau war von der Schweiz und meine Tochter ist adoptiert worden. Und die war die einzige Nicht-Amerikanerin in den Space Labs. Die einzige, nur weil sie meine Tochter war und 3 Sprachen hat können. Französisch, von der Schweiz, Deutsch und Englisch. Aber ihr Englisch hat sie sich tapfer angelernt. Die ist gekommen, als Putzerin hat sie angefangen. Und sie hat die Wirtschaftsschule in Zürich hinter sich. Die hat Klo geputzt. Und so hat die sich hochgearbeitet. Und die ist dann in die Bibliothek gekommen, beim Space Lab. Hm. Die einzige Nicht-Amerikanerin. Und nur wird's lieb. Also, es ist ein bewegtes Leben. Ja. Wenn man was hineingibt, irgendwann kommt schon was zurück. Manches Mal später, wie zum Beispiel jetzt. Ich hab mich total hinausgearbeitet aus der Raumfahrt. Und weil ich in Deutschland jetzt nur mehr Orthopäde war und habe aber bin aber nicht so beliebt. Ich bin beim Berufsverband für orthopädische Fachärzte und Unfallchirurgen. Das ist wunderbar. Ich bin überall gelistet, aber ich habe Ideen, die die Leute nicht mögen. Und ganz was Einfaches zum Beispiel ist der Fall, wenn ich einem Patienten ein Knieimplantat mache oder eine Hüftimplantat notwendig ist, dann schaue ich, will ich den ganzen Patienten vorher anschauen und was kann ich mit einbeziehen mit diesem Implantat? Kann ich, wenn er schief steht und ein Bein kürzer ist, kann ich das vielleicht sogar ausgleichen, indem ich das Implantat so reingibt, dass er dann gerade steht nachher? Das ist, was ich in Österreich versucht habe, in Wien, weil in Wien im Ministerium, im Gesundheitsministerium hat es geheißen, wir müssen neue Schritte gehen, habe ich gelesen. Und da habe ich den Mann, der ja angesprochen, ich habe die Korrespondenz noch zu Hause, habe ihm die Idee geschickt. Ja, habe nicht einmal eine Antwort gekriegt. Also, das hat mich sehr betrübt, weil ich immer an meine Heimat denke, ich möchte dort was machen. Dort komme ich her, dort möchte ich wieder zurück einmal. Wenn es möglich ist, aber ich, immer wenn ich was habe, denke ich an Österreich. Das ist Nummer eins und dann kommt das, dann kommen die anderen. Na und so bin ich halt in der Orthopädie so weit gekommen und dann eines Tages, ich habe die Raumfahrt nicht vergessen. Ja, inzwischen, was ich nicht erzählt habe, ich habe Training gemacht, ich war der Marineastronaut. Das habe ich gestern gezeigt, das Zertifikat. Damals hat es noch, bevor NASA alle zusammengefasst hat, hat die Air Force einen Astronauten gehabt und alle. Mhm. Und der John Glenn und alle, die sind, der John Glenn war von den Marines, das war überhaupt ein komischer Kauz. Der hat eine Pulsfrequenz, also einen Puls gehabt von 50 pro Minute. Und wenn du den mit dem Holzhammer auf den Kopf haust, hat er 50 gehabt pro Minute. Das machen können mit dem. Nichts hat den aufgeregt. Und das waren halt Militärpersonell, die Militär waren. Und die ersten Astronauten sowieso, der erste Kader, waren alles vom Militär. Und König war der Einzige, der so hinten anfangen hat, hineinschleichen. Ja, also so in mir ist das immer noch blieben. Und eines Tages, meine Versuche in Deutschland, das meinen Kollegen beizubringen, dass man das könnte machen, mit einbeziehen den Menschen, den Patienten, bevor ich operiere, was kann ich machen, damit ich dann auch zur selben Zeit. Und das geht nicht, weil die Krankenkasse hat keine Abrechnungsziffer für das. Und das ist die Krankenkasse, hat keine Abrechnungsziffer. Ja, wenn ich diesen Menschen, der jetzt 55 Jahre alt ist und ein künstliches Knie implantiere, aussteige, der bleibt ja länger arbeitsfähig. Der kann mehr Steuern zahlen. Also, manches Mal bin ich halt emotionell so dabei, dass ich finde oft keinen Ausweg, an wen soll ich mich wenden, dass was geschieht. Nun, dann, wie gesagt, der Traum immer noch von der Raumfahrt und eines Tages habe ich gedacht, was ist jetzt los in England? Und ich bin in Google hinein und da steht, ja, London hat King's College und die haben eine Space Physiology. Und dann habe ich gedacht, King's College. Ich war ja in Cambridge, auf King's, habe ich auch eine Zeit gehabt, dort habe ich noch viele Sachen davon, wie ich damals in England gelebt habe. Ja, dann habe ich mir gedacht, ja, schaust du mal, dann habe ich mehr gegoogelt, aber dann den Campus gesehen, ja, dann ist der Dr. Green, David Green, dann habe ich gedacht, so, jetzt schickst du halt mal eine E-Mail. Und dann habe ich dann geschickt, Aber da ist nichts geworden. Circa 3 Monate lang habe ich nicht die richtige E-Mail gehabt und auf einmal kriege ich eine Antwort. Weil, und dann hat es geheilt, die Antwort war von Green, tut mir leid, ich habe gemerkt, dass sie versucht haben, dass du versucht hast, haben wir ja eingestellt. Und was hast du? Dann bin ich hergegangen und habe ihm alle Sachen geschickt. Ich habe CDs geschickt, DVDs und plötzlich hat er Interesse bekommen. Zudem war es egal, wie alt ich bin. Der wollte wissen, was dahinter steckt. Und da hat er mich eingeladen und mit seiner Vortragsserie. Und da bin ich hin und da habe ich heute die lieben Leute angezündet, seine Studenten. Und die haben schon gesehen, dass ein paar Sachen von mir könnten sich sogar Doktorarbeit machen. Weil ich habe inzwischen gemerkt, viele Sachen, die ich damals noch machen wollte bei der NASA, sind gar nicht gemacht worden. Aber ja, jetzt könnte man da wieder vielleicht was da hineinschieben. So, das, und jetzt ist das dann, das war so nett. Ich hätte so nur 1,5 Stunden vortragen. Und der hat alle anderen Vorträge den restlichen Tag verschoben. Und der König hat nur den Mund aufgemacht, die ganze Zeit. Und ich habe so Freude gehabt. Ich habe so mitgelebt mit denen. Die waren wie ein offener Schwamm, die haben alles aufgesaugt. Und ich habe es an den Frauen entdeckt, weil da weiß man, ob die was kapiert haben, schon an den Frauen. Ja, und das ist losgegangen und da haben wir uns befreundet. Seine Frau ist von Deutschland, spricht sehr viel Französisch, von der niederrheinischen Gegend, spricht sehr viele Sprachen. Und dann hat er gesagt, er wird mich einmal besuchen, ist aber leider noch nicht stattgefunden. Dann hat er gesagt, möchtest du, durch meine erste Frau von England, sagt er, möchtest du, Walter, ein Mitglied von unserem Konsortium werden für die Raumfahrt? Da habe ich gesagt, sehr gerne. Und dann hat er gesagt, ja, da ist einer in Köln unten, der heißt Simon Evans, den werde ich das von dir erzählen. Eines Tages klingelt das Telefon, der Simon meldet sich, möchte dich besuchen. Ich habe meine alten Bücher ausgefischt und die Arbeiten, die ich gemacht habe, die ganz verstaubt waren. Und plötzlich hat er angefangen, großes Interesse zu zeigen. Und dann hat mich der Simon hier zur ESA gebracht, im Oktober vor dem letzten Jahr. Und da hat es dementsprechend auch sehr viel Gutes, habe ich gehört, dass ich doch noch ein bisschen was geben kann. Und ich mache das mit Freude. Und heute sitze ich wieder da. Und dann hat es geheißen, da ist ein gewisser, der Simon sagt, da ist ein Gernot Grümer in Österreich und die machen die Arbeit mit der Mars-Vorbereitung. Und da bin ich in Google hinein, er hat den Gernot angeschrieben, E-Mail, dann ist zurückgekommen und das hat sich so schön immer mehr und mehr entwickelt und wir haben uns in Gedanken austauscht und dann haben wir gedacht, wow, da ist einer, der was macht, mit fast nichts. Und das finde ich so schön, dass Menschen nicht nur dem Geld nachlaufen, sondern einer Idee. Und arbeiten, freiwillig arbeiten und trotzdem was machen, was außergewöhnlich ist und was uns mehr oder weniger, wenn wir solche Ziele haben, einen Lebenszweck bringen. Und deswegen bin ich auch heute da. Die sind beim Aufbau. Es hat mich so gefreut, mit ihnen gestern Abend zu verbringen. Die haben mich eingeladen gehabt. Es ist für mich unvergesslich. Und so hoffe ich, dass diese Freundschaft, die wir jetzt geschlossen haben, weil ich habe noch ein paar Ideen für den Gernot, für das Team von der Weltraumforum, dass ich da auch noch ein bisschen was helfen kann und vielleicht auf eine komische Weise mit ein paar Kontakte, dass mich das noch einmal in die Heimat nach Innsbruck bringt und dass wir da dann wirklich was machen und ihnen zeigen, dass man, wenn man eine Idee hat und darauf hämmert und nicht aufgibt, dass was wird. So, und liebe Zuhörer oder wer immer da das sieht, was ich gesagt habe, entschuldigt mich bitte für meine lange Erklärung über mein Leben. Aber vielleicht hat es euch interessiert, vielleicht hat es ein bisschen was zum Lachen. Und dafür sage ich danke und ich wünsche jedem, der das sieht und zuhört, alles Gute. Ich danke für das Gespräch.